Kapitel 4 Übung A21. Hören und lesen Sie zum Vergleich ein Beispieltelefonat zu Aufgabe A20. Asa, guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ja, guten Tag. Hier ist Otto Sander. Ich möchte gern Herrn Schulze sprechen. Einen Moment, ich verbinde Sie. Wie war Ihr Name? Sander. Otto Sander. Ich buchstabiere. Samuel, Anton, Nordpol, Dora, Emil, Richard. Schulze? Ja, guten Tag, Herr Schulze. Hier ist Otto Sander von der Firma CompuFix. Ich möchte mit Ihnen einen Termin vereinbaren. Worum geht es, Herr Sander? Ich würde Ihnen gerne unser neues Computerprogramm vorstellen. Ich glaube, es ist sehr gut geeignet für Ihre Firma. Wir sind mit Ihren Programmen immer sehr zufrieden. Das Computerprogramm würde mich interessieren. Passt es Ihnen nächste Woche am Freitag? Ja, nächste Woche Freitag passt mir gut. Geht es vormittags? Vormittags? Von 10 bis 11 Uhr habe ich Zeit. Gut, Herr Schulze. Dann komme ich nächste Woche Freitag um 10 Uhr zu Ihnen. Ja, melden Sie sich bitte an der Rezeption. Ich hole Sie dort ab. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Bis Freitag.